Gesellschaftskritik ist ein Lifestyle-Produkt. Nicht mehr als ein schickes Accessoire von AkademikerInnen jeglicher Couleur, das sie vor sich hertragen und begeistert davon erzählen, welche tollen Erkenntnisse und Erfahrungen sie im Austausch miteinander gewinnen durften. Stolz präsentieren sie das Unsagbare der Woche, ohne die Tragweite überhaupt begreifen zu wollen. Gleich eine Holiday Experience und eine After-Work-Session mit den ach so geliebten KollegInnen. Ein Glaubensbekenntnis, dass wir dies und jenes erkannt und in uns vernichtet haben, während die ganze Scheiße einfach weitergeht. Und manchmal reicht die Demut gerade noch für ein biergetränktes Bekenntnis, die immer noch anwesenden inneren Widersprüche anzuerkennen. Aber bald hat man es geschafft. Bald ist man frei vom Widerspruch. Ganz bestimmt, bald. Und dann? Uns ist einiges abhanden gekommen über die Zeit. Die einzige Schlagkraft der Krüppel- und Irrenbewegung, die Antipsychiatrie und PatientInnenkollektive, die autonomen Bewegungen gegen die Zumutungen des Geschlechterverhältnisses sowie die antirassistischen Proteste der 80er und 90er Jahre. Selbst die 68er-Bewegung, trotz all ihrer Irrwege, Karriereambitionen und Projektionen. Heute sind sie SpeakerInnen, Workshopgebende, LehrerInnen, PädagogInnen, Wirtschafts- und Businessmenschen im Anzug. Sie sitzen in Gremien und Kampagnen, sind promovierte ExpertInnen für dies und das, geben schlaue TED-Talks zu wichtigen Themen. Sie wissen, wie man redet und wie man Menschen für sich gewinnt. Sie überzeugen in der Kommunalpolitik und auf Bundesebene, machen Expertisenberatung, reden über Sustainability und SDGs. SDGs. Echte Macher eben. So hört zumindest jemand zu. Was er oder sie hört und daraus schließt, ist nicht weiter von Belang. Was daraus folgt? Egal, denn es geht um das Bekenntnis. Ein Workshop hier und da. Für das höhere Ideal, für die gute Sache, für die einfachen Botschaften. Mehr als Harmonie ist nicht drin. War das erklärte Ziel nicht die Abschaffung des entfremdeten Tuns und Machen, des Kategorisierens, des Labels und der Etikette? Eine radikale Kritik der Zurichtung eines jeden Subjekts gegen alles, was scheiße ist? Nieder mit den Palästen? Eine Welt frei von Zwang und zweckgesteuerten instrumentellen Beziehungen? Die Bezugnahme aufeinander radikal verändern und neu denken? Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen und so weiter und so fort? Antiquiertes Geschwätz, für das sich kein Absatzmarkt am sogenannten Meinungskorridor mehr findet. Die heiklen Themen werden ausgespart, weil jemand die Meinung aus gänzlich anderen Gründen teilen könnte, der uns nicht gefällt. Diskussionen um emanzipatorische Belange sind nicht weiter vom Wissensaustausch und schmerzhafter Bereicherung durch Widerspruch geprägt. Sie sind zum Austausch von Bekenntnissen verkommen. Es wird abgeklopft, ob die Person gegenüber den Standpunkt teilt. Wenn nicht, lohnt sich keine weitere Auseinandersetzung. Der Unterschied von Argument und Standpunkt verschwimmt. Seit Herbst letzten Jahres ist nichts mehr, wie es war. Zu verschieden die Verschiedenheit. Zu heimelig und bequem die Gedanken, die zum Einfachen führen. Brechts, das Einfache, das schwer zu machen ist, scheint noch weiter in die Ferne gerückt als je zuvor. Das sind nur noch anonyme Schützengräben, aus denen geschossen wird. Das Lob auf Selbstkritik ist nichts wert, wenn sie nicht verstanden, geschweige denn kollektiv eingelöst wird. War bis zu diesem Tag immer weit entfernt von jetzt. Was, wenn die autoritäre und konformistische Rebellion das letzte bisschen vom Tellerrand der Gesellschaftskritik kratzt und sich einverleibt? Wo sind die Unterschiede im Suchen nach dem greifbaren Bösen in der Welt? Wie schafft man die Gehirnakrobatik, sich selbst aus der Kritik auszuschließen und im Wahn, die eigene Gewordenheit in all dem Ekel ignorierend verfällt? Wie viel Pragmatismus ist nötig bis zur völligen Selbstaufgabe? Was bleibt da übrig als angepasste Selbstvergewisserung und Klarheit der einfachen Worte? Vernichtung statt Verneinung ist schön. Sie tut uns ja nicht weh, nur den anderen. Innere Konflikte werden beiseite gestellt und suchen eine Leinwand zur Projektion, auf der stellvertretend Schlachten geführt werden. Dabei muss und wird doch sowieso alles kurz über in Flammen stehen. Wo kämen wir dahin, wenn Gesellschaftskritik wehtun würde? Sie muss angenehm serviert werden, auf einem bunten Porzellanbrett, von dem wir jedes Wort schlürfen, solange es uns schmeckt. Geh mir weg mit Gewordenheit, Zurichtung und Verhältnissen. Hört mir auf mit dieser Beharrlichkeit. Sei konstruktiv, auch wenn du dir nicht ausgesucht hast, hier zu sein. Bitte nicht so kompliziert, es soll ja auch jeder verstehen und mitkommen können. Klassismus wider Willen, dem Unverstandenen keine Chance einzuräumen, bevor es verstanden werden kann. Klar, hier und da ein Begriff, der uns suggeriert, es sei von Relevanz. Wir brauchen Reichweite, sonst lohnt es sich nicht. Kritik muss sich aber lohnen, sonst ist sie nichts wert. Wenn sie das soll, ist sie dann nicht vielmehr ihr Gegenteil? Ich habe noch nie davon gehört, dass einfache Antworten komplexe Probleme gelöst hätten. Vor Jahren las ich in einem Gedicht, Dialektik sei es, tagsüber rote Flugblätter zu verteilen und abends schwarze Gedichte zu schreiben. Ist es noch Dialektik, wenn Letzteres zu überwiegen droht? Allmählich ziehe ich ernsthaft in Erwägung, ans Meer zu ziehen. Wenn wir schon den Untergang geweiht sind, wünsche ich mir, die Flaschenpost wenigstens am Strand lesen zu können.